Abschnitt 7 aus Nicholas Nickleby, Band 6 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 52. Kapitel. Nicholas verzweifelt an Madeleine Brays Rettung, fasst jedoch wieder Mut und beschließt, einen Versuch dazu zu machen. Häusliche Nachrichten von den Kenwicks und Lillywicks. Nicholas erkannte bald, dass Newman entschlossen war, ihn um jeden Preis aufzuhalten, musste fürchten, durch des Freundes Geschrei in eine unangenehme und vielleicht schwierige Lage versetzt zu werden und ließ sich daher von ihm einholen. »Ich gehe stehenden Fußes zu Bray«, sagte er. »Ich will ihn sehen, und wenn noch eine Spur menschlichen Gefühls in ihm ist, ein Funken von Liebe für sein eigenes Mutter- und freundloses Kind, so werde ich ihn wecken.« »Das werden Sie nicht, nein, nein, das werden Sie nicht«, entgegnete Newman noch immer atemlos. »So folge ich den ersten Eingebungen meines Gefühls und gehe stehenden Fußes zu Ralph Nickleby«, sagte Nicholas ihn mit sich fortziehend. »Wenn Sie vor seinem Hause anlangen, wird er zu Bett sein. Ich werde ihn herausreißen. Welche Torheiten! Nehmen Sie doch Vernunft an!« »Sie sind mein bester Freund«, sagte Nicholas nach einer Pause und Newmans Hand ergreifend. »Ich habe vielen Prüfungen Trotz geboten, aber hier handelt es sich um Fremdes und um ein so grenzenloses Leiden, dass ich Ihnen gestehe, ich bin in Verzweiflung und weiß nicht, was ich tun und wie ich handeln soll.« Die Sache schien in der Tat hoffnungslos zu sein. Es war unmöglich, von dem Gebrauch zu machen, was Newman erhorcht hatte, als er in dem Schranke versteckt gewesen war. Dass Ralph Nickleby und Gride ein Geheimverständnis hatten, konnte an sich die eheliche Verbindung nicht ungültig, Bray derselben nicht abgeneigt machen, denn wenn er keine eigentliche Kenntnis von dem Ersten besaß, so mutmaßte er es doch ohne Zweifel. Schon Gride selbst hatte nur dunkel auf den Madeleine zu spielenden Betrug hingedeutet, und diese Hindeutungen wurden in Newmans Version durch den Rauch der Taschenpistole desselben in ein vollkommen undurchdringliches Dunkel eingehüllt. »Ich sehe nicht einen Strahl von Hoffnung«, sagte Nicholas. »Desto notwendiger ist Ruhe, Vernunft, Überlegung, Kaltblütigkeit«, sagte Newman bei jedem Substantive pausierend und dem Freunde dringend und flehentlich in das Gesicht blickend. »Wo sind die Brüder?« »Verreist und werden erst in 8 Tagen zurückkehren.« »Können Sie sie nicht benachrichtigen, nicht bewirken, dass einer von Ihnen morgen Abend wieder hier ist?« »Es ist unmöglich. Sie befinden sich auf dem Festlande.« »Aber Ihr Neffe, Ihr alter Komtourist, was sollten Frank oder Tim mehr tun können als ich? Und gerade was Sie betrifft, ich bin zum strengsten Stillschweigen verpflichtet. Welches Recht habe ich, das in mich gesetzte Vertrauen zu täuschen, indem nur ein Wunder dies monströse Opfer verhindern kann? Überlegen Sie, gibt es kein Mittel?« »Nein, nein«, sagte Nicholas in gänzlicher Niedergeschlagenheit, »nicht eins. Der Vater drängt, die Tochter willigt ein. Die Teufel haben sie in ihren Klauen. Die Gesetze, Macht, Gewalt, Geld und Einfluss jeder Art, alles ist auf ihrer Seite. Wie kann ich hoffen, die Unglückliche zu retten?« »Hoffen Sie bis zum letzten Augenblicke«, erwiderte Newman, ihn auf den Rücken klopfend. »Seien Sie ein Mann. Die Verzweiflung führt zu nichts. Hören Sie wohl, sie führt zu nichts, Bester. Lassen Sie nichts unversucht. Es ist jedenfalls schon etwas, sich bewusst zu sein, dass man alles getan, was man vermochte. Hoffen Sie, geben Sie nur die Hoffnung nicht auf, sonst hilft Ihnen alles andere nichts.« Nicholas bedurfte der Ermutigung, denn das überraschend Plötzliche in der Kunde von der beiden Wucherer-Anschlägen, die Kürze der Zeit, welche ihm zum Handeln blieb, die der Gewissheit fast gleichkommende Wahrscheinlichkeit, dass ihm wenige Stunden Madeleine für immer entreißen und sie unaussprechlichem Elende, vielleicht einem baldigen Tode, überliefern würden, Das alles betäubte und überwältigte ihn gänzlich. Es war ihm, als läge alle Hoffnung auf ihren Besitz, die er sich gestattet oder unbewusst gehegt hatte, verblichen und tot vor seinen Füßen. All die zauberischen Reize, womit seine Fantasie und sein Gedächtnis sie umgeben, traten ihm vor die Seele, nur um seine Unruhe und Pein zu erhöhen, nur um seine Verzweiflung noch mehr zu verbittern, all seine Gefühle des Mitleids mit ihrer hilflosen Lage und der Bewunderung ihrer Tugend und Seelenstärke vergrößerten die Entrüstung, die seine Glieder durchzitterte und sein Herz bis zum Zerspringen anschwellte. Newman wusste ihn jedoch aufzurütteln, ihn mit neuem Mute zu beleben, denn seine Vorstellungen waren so dringend und in seinem ganzen Wesen so sonderbar und komisch es auch sein mochte, drückte sich ein so träumeinender Eifer aus, dass Nicholas wieder Fassung und Festigkeit gewann und, nachdem er eine kleine Strecke schweigend weitergegangen war, zu sagen vermochte: »Sie halten mir eine vortreffliche Vorlesung, Newman, und ich will Nutzen daraus ziehen. Einen Schritt kann ich noch tun. Ja, ich muss ihn und will ihn morgen tun.« »Was ist denn das für ein Schritt?« fragte Knox begierig. »Sie wollen doch Ralph nicht drohen, doch nicht mit dem Vater reden?« »Mit der Tochter«, erwiderte Nicholas, »und das Einzige tun, was auch die Brüder nur könnten, wenn der Himmel wollte, dass sie hier wären. Ihr das Schauderhafte der Verbindung vorstellen, ihr die Schrecken vormalen, welchen sie vielleicht aus Unbesonnenheit ohne gehörige Überlegung entgegeneilt. Sie anflehen, wenigstens noch einen Aufschub zu suchen. Sie hat vielleicht niemand, bei welchem sie sich Rats erholen kann. Es gelingt mir vielleicht, sie zu bewegen, sie noch zu retten, obwohl sie bereits am Rande des Verderbens steht.« »Brav gesprochen«, sagte Newman, »schön, schön. Ja, so ist's recht.« »Und ich beteuere«, rief Nicholas in edler Begeisterung aus, »dass keine selbstsüchtige und persönliche Rücksichten, sondern Mitleid mit ihr und Schauder und Entsetzen vor dem höllischen Komplott mich dazu antreiben, dass ich ebenso handeln würde, wenn ich es mit 20 Nebenbuhlern zu tun hätte und von allen der Letzte am wenigsten Begünstigte wäre.« »Ich glaube Ihnen«, sagte Newman, »aber wohin eilen Sie jetzt?« »Nach Hause«, antwortete Nicholas, »gehen Sie mit mir oder soll ich Ihnen gute Nacht sagen?« »Ich will Sie ein wenig begleiten, wenn Sie nur gehen und nicht laufen wollen. Ich kann heute nicht gehen, muss mich rasch bewegen, wenn ich nicht ersticken soll. Ich will Ihnen morgen mitteilen, was ich gesagt und getan habe.« Er wartete auf keine Erwiderung, eilte davon und war bald Newmans Blicken im dichtesten Haufen entschwunden. »Er ist bisweilen sehr heißköpfisch«, dachte Knox, »und doch liebe ich ihn darum. Es ist jetzt auch Ursache genug dazu vorhanden, oder es müsste sonderbar zugehen. Hoffnung. Ich glaube, dass ich ihm sagte, er möchte hoffen. Hoffnung für die Gegenpartei, wenn Ralph Nickleby und Arthur Gride miteinander verbunden sind. Ho, ho, ho!« Es war ein sehr melancholisches Lachen, womit Newman dieses Selbstgespräch schloss, ein sehr melancholisches Kopfschütteln und eine gar trübselige Miene, womit er sich umwendete und weiterging. Unter gewöhnlichen Umständen würde ein Wein- oder Branntweinhaus geringeren Ranges sein Ziel gewesen sein, allein heute war seine Teilnahme zu lebhaft in Anspruch genommen und sein Inneres zu sorgenvoll, als dass er diese Trostquelle hätte aufsuchen mögen. Er lenkte daher unter vielen düsteren und verzagten Betrachtungen seine Schritte geradezu nach seiner Wohnung. An demselben Nachmittage hatte es sich zugetragen, dass Miss Morlina Kenwicks eine Einladung auf den folgenden Tag zu einer Dampfpartie von der Westminster-Brücke nach Eel Pie Island bei Twickenham sowie zu einem vergnüglichen kalten Imbiss nebst Flaschenbier, Shrub, Seegarnelen und Tanz unter freiem Himmel nach der Musik eines dorthin zu versetzenden Lokomotiven Musikerchors erhalten. Anmerkung des Übersetzers: Eel Pie Island, Aalpasteteninsel. Sie liegt in der Themse dicht vor Twickenham, ist wegen ihrer Aale berühmt und ein Hauptvergnügungsort der Londoner Bürger. Das Dampfboot war von einem Tanzlehrer, welcher eines weit verbreiteten Rufs genoss, zugunsten und Frommen seiner zahlreichen Zöglinge ganz besonders gemietet worden, und die Zöglinge legten ihre Würdigung der Verdienste ihres Tanzlehrers um sie dadurch an den Tag, dass sie hellblaue, zur Teilnahme an der Partie berechtigende Billets kauften und ihre Bekannten dasselbe zu tun bewogen. Ein solches hellblaues Billet nebst einer Einladung, sich ihren Töchtern anzuschließen, war von Seiten einer ehrgeizigen Nachbarin Miss Morlena Kenwicks zugekommen, und Mrs. Kenwicks, richtig urteilend, die Ehre der Familie erfordere, dass Miss Morlena, so wenig Zeit auch zu den Vorkehrungen vergönnt war, so glänzend als möglich erscheine, und dem Tanzlehrer beweise, dass es außer ihm noch andere Tanzlehrer gebe, allen anwesenden Vätern und Müttern aber, dass auch anderer Leute Kinder gentil aufzutreten lernen könnten. Mrs. Kenwicks war unter dem Gewicht ihrer Vorbereitungen zweimal in Ohnmacht gesunken, jedoch aufrechterhalten durch den festen Entschluss, die Reputation der Familie zu behaupten oder bei dem Versuche zu sterben, fortwährend eifrig beschäftigt, als Newman Knox nach Hause kam. Das Falten von Hemdkrausen, das Plätten von Höschen, das Einfassen von Kleidern, die Ohnmachten und das Wieder-zu-sich-Kommen hatten Mrs. Kenwicks so gänzlich in Anspruch genommen, dass sie erst vor einer halben Stunde bemerkt, wie sehr Miss Morlinas Flachsflechten in Unordnung geraten wären und dass Miss Morlina, wo sie nicht unter die Hände eines geschickten Haarkünstlers käme, nie und nimmer den beabsichtigten glänzenden Triumph über die Töchter aller anderen Leute davontragen, ja wohl gar vollkommen aus dem Felde geschlagen werden würde. Diese Entdeckung trieb Mrs. Kenwicks zur Verzweiflung, denn der Haarkünstler wohnte 3 Straßen und 8 gefährliche Überläufe weit. Anmerkung des Übersetzers: Ich wage, Crossings so zu übersetzen, jene Stellen in den von Fuhrwerken wimmelnden Londoner Straßen, wo die Fußgänger quer über die Fahrwege zu gelangen suchen. Man konnte Morlina daher nicht allein hingehen lassen, selbst wenn es auch ganz schicklich gewesen wäre, worüber Mrs. Kenwicks auch noch ihre Zweifel hatte. Mr. Kenwicks war nicht zu Hause und niemand da, Morlina zu geleiten. Mrs. Kenwicks klapste daher zuerst Miss Kenwicks dafür, dass sie die Ursache ihres mütterlichen Verdrusses war, und vergoss darauf Tränen. »Du undankbares Kind«, sagte Mrs. Kenwicks, »nach allem, was ich heute Abend für dich getan und ausgestanden habe.« »Ich kann aber nichts dafür, Mama«, entgegnete Morlina gleichfalls in Tränen. »Mein Haar wächst nun einmal immer zu.« »Hab keine Widerworte, du hässliches Geschöpf«, fuhr Mrs. Kenwicks fort. »Wenn ich dich auch allein gehen lassen könnte und du würdest nicht überfahren, so weiß ich ganz bestimmt, du ließest es nicht und lief es zu Laura Chopkins, die Tochter der ehrgeizigen Nachbarin, hinein, um ihr zu sagen, was du morgen anzuziehen gedächtest. Du hältst gar nichts auf dich, und man kann dich keinen Augenblick aus den Augen lassen.« Also die Boshaftigkeit ihrer ältesten Tochter bejammernd, distillierte Mrs. Kenwicks neue Verdrusstropfen aus ihren Augen und erklärte, wie sie vollkommen überzeugt sei, dass keine Frau jemals so geplagt gewesen wäre wie sie. Morlina Kenwicks weinte darauf abermals, und beide wehklagten einander an. So standen die Sachen, als Newman Knox vor der Tür des Zimmers vorüberhumpelte, um sich hinaufzubegeben. Mrs. Kenwicks schöpfte neue Hoffnung aus dem Schalle seiner Fußtritte, entfernte eiligst von ihrem Antlitze so viele Spuren ihrer Bewegung, als sich in einer so kurzen Zeit vertilgen ließen, stellte ihm ihre Person und ihre Verlegenheit vor und bat ihn, Morlina zum Haarkünstler zu führen. »Ich würde die Bitte nicht wagen, beileibe nicht wagen, Mr. Knox«, sagte Mrs. Kenwicks, »wenn ich nicht wüsste, wie gutherzig Sie sind. Ich bin eine nervenschwache Frau, Mr. Knox, aber mein weiblicher Stolz würde mir ebenso wenig erlauben, eine Gefälligkeit zu erbitten, wo ich glaubte, eine abschlägliche Antwort erhalten zu können, als es ruhig anzusehen, dass meine Kinder von Neid und Gemeinheit erniedrigt und untergetreten würden.« Newman war in der Tat so gutherzig, dass er sich bereit erklärt haben würde, auch wenn ihn Mrs. Kenwicks nicht mit einem so großen Vertrauen beehrt hätte, und befand sich schon nach wenigen Minuten mit Morlina auf dem Wege zum Haarkünstler, der nicht so eigentlich ein Friseur war, denn Leute von niederer und gemeiner Sinnesart hätten ihn vielleicht einen Barbier genannt, da er nicht bloß Damen elegant und Kindern sorgfältig das Haar schnitt und kräuselte, sondern auch Herren geschickt den Bart abnahm. Sein Etablissement war aber desungeachtet höchst gentil, wirklich ein Etablissement erster Klasse, und man schaute an seinem Fenster außer anderen Prachtstücken die wächsernen Büsten einer blassen Dame und eines schwärzlichen Herrn, welche die Bewunderung der ganzen Nachbarschaft waren. In der Tat waren mehrere Damen so weit gegangen zu versichern, dass der schwärzliche Herr das wahrhaftige Porträt des unternehmenden jungen Geschäftsinhabers wäre und die große Ähnlichkeit ihres Haarschnitts, beide trugen nämlich sehr glänzendes, mitten auf dem Kopfe gescheiteltes Haar und rechts und links dicke, sorgfältig geringelte Locken, unterstützte die Versicherung. Die besser Unterrichteten unter dem Geschlecht belächelten jedoch die Letztere nur, denn so geneigt sie sein mochten, und sie waren recht sehr geneigt, dem edlen Antlitze und schönen Wuchse des besagten Inhabers volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, so war doch das Antlitz des schwärzlichen Herrn in ihren Augen nur ein wundervolles und vollkommenes Ideal männlicher Schönheit, dergleichen man vielleicht bisweilen unter Engeln und Militärs realisiert, aber nur sehr selten verkörpert sieht, der sterblichen Augen zu ergötzen. In diesem Etablissement langten Newman Knox und Miss Kenwicks glücklich an, und da der Inhaber sehr wohl wusste, dass Miss Kenwicks drei Schwestern mit 6 Flachszöpfen hatte, die ihm a Stück monatlich wenigstens 6 Pence einbrachten, so verließ er augenblicklich einen alten Herrn, den er soeben zum Barbieren eingeseift, und überwies ihn dem Gehülfen, der wegen seiner Fettigkeit und seines mittleren Alters bei den Damen nicht sehr beliebt war, um die junge Dame in eigener Person zu bedienen. In demselben Augenblicke trat ein 4-schrötiger, jovialer Kohlenträger mit der Tabakspfeife im Munde herein, fuhr mit der Hand über sein Kinn und begehrte zu erfahren, wann er barbiert werden könnte. »Ihr werdet hier überhaupt nicht barbiert werden, mein Freund.« »Warum denn nicht?« fragte der Kohlenträger. »Wir barbieren Gentlemen eures Fachs nicht«, erwiderte der junge Geschäftsinhaber. »Ich habe sie doch aber vorige Woche, als ich durch ein Fenster sah, einen Bäcker barbieren sehen.« »Irgendwo muss aber eine Grenze sein, mein Guter. Wir ziehen die Grenze bei den Bäckern und versteigen uns nicht tiefer, denn unsere Kunden würden uns sonst den Rücken kehren und das Geschäft ginge zugrunde. Ihr müsst euer Heil anderswo versuchen.« Der Kohlenträger glotzte umher, greinte Newman Knox an, den die Szene höchlich zu ergötzen schien, überblickte geringschätzig die Pomadetöpfe und sonstigen Ladenartikel, nahm seine Tabakspfeife aus dem Munde, pfiff sehr laut und gemütlich, steckte jene wieder in den Mund und entfernte sich. Der alte, eingeseifte Herr, der melancholisch mit dem Gesichte der Wand zugekehrt dasaß, schien von allem, was um ihn her vorging, nichts zu bemerken, und in die tiefste, nach seinen jeweiligen Seufzern zu urteilen, äußerst trübselige Träumerei versunken zu sein. Von seinem Beispiel angesteckt, begannen der junge Inhaber Miss Kenwigs zu frisieren, der Gehülfe den alten Herrn zu rasieren und Newman Knox die Zeitung vom vorigen Sonntage zu studieren, alle drei stillschweigend, als plötzlich Miss Kenwigs einen durchdringenden Schrei ausstieß und Newman aufblickend gewahrte, wodurch ihr derselbe entlockt war. Der alte Herr hatte sich nämlich umgedreht und zeigte das Antlitz Mr. Lillywicks, des Steuererhebers. Mr. Lillywick präsentierte ein merkwürdig verändertes Antlitz. Wenn sich jemals ein alter Herr zum Gesetze gemacht hatte, mit sorgfältig abgenommenem Barte und nett und sauber im Publikum zu erscheinen, so war dieser alte Herr Mr. Lillywick. Wenn jemals ein Steuererheber die Haltung eines Steuererhebers behauptet und vor aller Welt ein so wichtig feierliches Air angenommen hatte, als wenn er die ganze Menschheit in seinen Listen gehabt und als wenn dieselbe insgemein mit dem Betrage von 2 Quartalen restierte, so war Mr. Lillywick dieser Steuererheber. Und jetzt saß er da mit einem wenigstens 14 Tage alten Barte, einer beschmutzten und zerknitterten, sich gleichsam auf seine Brust duckenden, statt keck hervorstehenden Hemdkrause, einem so mutlosen, gedrückten, niedergeschlagenen, so viel Zaghaftigkeit, Kummer und Scham verkündenden Wesen, dass, wenn die Seelen von 40 mittellosen Hausinhabern, denen die Wasserröhren wegen Nichtzahlung der Wassersteuern vernagelt worden, in eine einzige verschmolzen wären, dass, sagen wir, diese eine restierende Seele kaum so unsäglich bedrückt hätte aussehen können als derzeit Mr. Lillywick, der Steuererheber. Newman Knox nannte seinen Namen, Mr. Lillywick stöhnte und hustete darauf, um es zu verbergen. Das Gestöhn war indes sehr vernehmlich gewesen, das Husten war desto schwächlicher. »Fehlt Ihnen etwas, Sir?« fragte Knox. »Ob mir etwas fehlt?« rief Mr. Lillywick aus. »Der Hahn des Lebens ist trocken, Sir, und nur der Schlamm ist noch geblieben.« Anmerkung des Übersetzers: Der Hahn, durch dessen Umdrehung oder Öffnen das Wasser in die Häuser geleitet wird. Da diese Antwort, deren Stil Newman Mr. Lillywicks neuerlicher Verbindung mit Theaterhelden zuschrieb, nicht vollkommen deutlich war, so schickte er sich zu einer zweiten Frage an. Allein Mr. Lillywick kam ihm dadurch zuvor, dass er ihm traurig die Hand schüttelte und so dann mit der eigenen abwehrend winkte. »Erlauben Sie, dass ich mir den Bart abnehmen lasse,« sagte er. »Ich werde vor Morlina fertig sein. Es ist doch Morlina, nicht wahr?« Newman bejahte. »Haben Kenwigs nicht einen Knaben?« fragte Lillywick. Newman bejahte abermals. »Ist es ein hübscher Knabe?« fragte der Steuererheber weiter. »Er ist nicht sehr hässlich,« erwiderte Newman, den die Frage ziemlich verlegen gemacht hatte. »Susan Kenwigs pflegte zu sagen,« bemerkte Lillywick, »sie hoffe, wenn sie einst einen Knaben bekommen sollte, dass er mir ähnlich sehen würde. Sieht er mir nun ähnlich, Mr. Knox?« Die Frage war heiklich. Newman wich ihr jedoch dadurch aus, dass er Mr. Lillywick erwiderte, das Kindlein würde ihm vielleicht mit der Zeit ähnlich werden. »Ich würde mich freuen,« sagte Mr. Lillywick, »jemanden zu haben, der mir ähnlich sähe, bevor ich sterbe.« »Sie denken das aber doch noch nicht zu tun,« entgegnete Knox, worauf Lillywick mit feierlicher Stimme erwiderte, »Erlauben Sie, dass ich mir den Bart abnehmen lasse,« sich den Händen des Gehülfen wieder überließ und nichts mehr sagte. Dies Benehmen war in der Tat außergewöhnlich und schien Miss Morlina so sehr auffallend zu sein, dass sich die junge Dame auf die offenbare Gefahr, durch des Haarkünstlers Schere ein Ohr einzubüßen, schlechterdings nicht hatte enthalten können, während der Unterredung Newmans und Lillywicks sich mehr als 20-mal umzusehen. Mr. Lillywick beachtete sie jedoch nicht oder schien vielmehr wie es Newman wenigstens vorkam, ihre Blicke zu vermeiden, ja, fast zu erschrecken, wenn er ihnen begegnete. Newman war über dies veränderte Benehmen des Steuererhebers äußerst verwundert und wusste sich die Ursache desselben nicht zu enträtseln, erwog jedoch philosophisch, dass er sie höchstwahrscheinlich früher oder später erfahren würde und sehr wohl warten könnte. Er ließ sich daher die Seltsamkeit des alten Herrn wenig kümmern. Als endlich das Haarschneiden und Kräuseln beendet war, erhob sich der alte Herr, der schon eine Zeit lang gewartet hatte, ging mit Newman und Miss Kenwigs hinaus, nahm des Ersteren Arm und wanderte eine Strecke stillschweigend mit ihnen fort. Newman, der hinsichtlich des Vermögens der Schweigsamkeit von wenigen übertroffen wurde, machte keinen Versuch, das Stillschweigen zu brechen, und sie hatten so Miss Molinas Wohnung fast erreicht, als Mr. Lillywick anhub. »Waren Kenwigs durch die Nachricht sehr überwältigt, Mr. Knox?« »Durch welche Nachricht?« »Die Nachricht von einer Verheiratung«, vollendete Newman. Mr. Lillywick stöhnte, doch dieses Mal ohne darauf zu husten. »Mama weinte, als sie ihr hinterbracht wurde«, fiel Morlina ein. »Wir hielten sie aber lange geheim vor ihr, und Papa war schrecklich herunter. Ist aber jetzt wieder besser, und ich wurde sehr elend, bin aber auch wieder besser.« »Würdest du deinem Großonkel Lillywick einen Kuss geben, wenn er dich darum bete, Morlina?« sagte der Steuererheber nicht ohne Stocken. »Ja, Onkel Lillywick, ja«, erwiderte Miss Molina mit dem vereinten Feuer ihrer beiden Eltern, »aber Tante Lillywick nicht. Sie ist meine Tante nicht, und ich werde sie niemals so nennen.« Miss Molina hatte kaum die Worte gesprochen, als Mr. Lillywick sie an seine Brust riss und abküsste. Sie waren inzwischen vor Mr. Kenwigs Haus angelangt. Die Tür stand, wie bereits erwähnt worden, in der Regel weit offen. Er ging geradenwegs in Mrs. Kenwigs Zimmer hinein und setzte Miss Molina in der Mitte desselben nieder. Mrs. Kenwigs erblasste beim Anblicke ihres meineidigen Anverwandten und war einer Ohnmacht nahe. Mr. Kenwigs erhob sich majestätisch. »Kenwigs«, begann der Steuererheber, »reichen Sie mir die Hand.« »Sir«, entgegnete Mr. Kenwigs, »es gab eine Zeit, wo ich stolz darauf war, einem Manne wie der ist, der mir jetzt gegenübersteht, die Hand zu reichen. Es gab eine Zeit, Sir, wo ein Besuch von diesem Manne in meinem und meiner Familie Busen Gefühle erregte, welche sowohl natürlich als erweckend waren. Jetzt aber blicke ich den Mann mit Empfindungen an, welche alles gänzlich übertreffen. Jetzt frage ich mich, wo ist seine Ehre, wo ist seine Biederkeit und wo ist seine menschliche Natur?« »Susan Kenwigs«, sagte Lillywick, sich zerknirscht zu seiner Nichte wendend, »hast du kein Wort für mich?« »Sie vermag nicht zu reden, Sir«, rief Mr. Kenwigs nachdrücklich auf den Tisch schlagend aus. »Beim Stillen eines gesunden Kindes und dem Gedanken an ihr grausames Benehmen sind 4 Maß Malzgetränk täglich kaum genügend, sie aufrecht zu erhalten.« »Ich freue mich«, sagte der arme Steuererheber schüchtern, »freue mich ausnehmend, dass das Kind gesund ist.« Dies ergriff die Kenwigs an der zartesten Seite. Mrs. Kenwigs brach sofort in Tränen aus, und Mr. Kenwigs legte gleichfalls Symptome einer bedeutenden Rührung an den Tag. »Mein angenehmstes Gefühl während der ganzen Zeit, dass das Kind erwartet wurde«, nahm Mr. Kenwigs wehmütig das Wort, »war der Gedanke, wird es ein Knabe, wie ich hoffe, denn ich habe seinen Onkel Lillywick mehr als 10-mal sagen hören, er wünschte, dass wir das nächste Mal einen Knaben bekämen. Wird es ein Knabe? Was wird sein Onkel Lillywick sagen? Wie wird er wünschen, dass wir ihn nennen? P. Peter oder Alexander oder Pompeji oder Diogenes oder wie sonst. Und wenn ich ihn jetzt ansehe, als ein prächtiges, bewusstloses, hülfsbedürftiges Kindchen, das seine kleinen Arme nur gebrauchen kann, sein Mützchen zu zerreißen und seine Beinchen nur gebrauchen kann, seine eigene kleine Person zu treten, wenn ich ihn girrend und immer girrend auf seiner Mutter Schoße liegen sehe, wie er mit seiner kleinen Faust sich beinahe erstickt, wenn ich ihn als solch ein Kind ansehe, wie er ist, und daran denke, dass derselbe Onkel Lillivick, der ihn einst so lieb haben wollte, sich so barbarisch von uns abgewendet hat, dann erfüllt sich mein Gemüt mit Rachegefühlen, welche keine Sprache malen kann, und es ist mir, als wenn mir sogar das heilige Kindlein zuriefe, ihn zu hassen. Diese pathetische Ansprache ergriff Mrs. Kenwicks auf das Tiefste. Nach einigen unverständlichen Worten, welche vergeblich an die Oberfläche drängten, weil sie durch eine hohe Flut der Tränen, welche die Dame weinte, erstickt und fortgespült wurden, sprach die Letztere wie folgt: »Onkel, ach, denken zu müssen, dass sie mir, meinen teuren Kindern und Kenwicks, der der Urheber ihres Daseins ist, den Rücken zugekehrt haben. Sie, der sie einst so liebevoll und zärtlich waren und den wir, wenn wir uns so etwas hätten vorher denken können, mit Verachtungsblitzen vernichtet haben würden. Sie, nachdem der kleine Lillivick, unser erster und einzigster Knabe, am heiligen Altare genannt wurde. O, du barmherziger Himmel, was soll ich sagen?« »War es Geld, woran wir dachten?« fiel Mr. Kenwicks ein. »War es Vermögen, was wir nur von ferne im Sinne hatten?« »Nein«, rief Mrs. Kenwicks aus, »ich verachte es.« »Das tue ich auch«, sagte Mr. Kenwicks, »und habe es immer getan.« »Meine Gefühle sind zerfleischt«, fuhr Mrs. Kenwicks fort, »mein Herz ist von Seelenpein zerrissen, mein Wochenbett hat mich ganz heruntergebracht, mein unschuldiges Kind ist elend und widerspenstig geworden, Molina ist zu einem Schatten hinweggeschwunden. Dies alles vergebe und vergesse ich, Onkel, und kann nimmer mit Ihnen zürnen. Aber sagen Sie niemals, niemals, Onkel, dass ich Sie empfangen soll, denn ich will Sie nicht sehen.« »Meine beste Susan«, flehte Mr. Kenwicks, »bedenk unser Kind.« »Ja«, kreischte Mrs. Kenwicks, »ich will mein Kind bedenken, will mein Kind, mein teures Kind bedenken, dessen kleine Onkel mich berauben können. Mein liebes, gehasstes, verachtetes, verlassenes, verstoßenes Kind!« Ihre Bewegung wurde hier so heftig, dass Mr. Kenwicks herzueilte, um innerlich Hirschhorn und äußerlich Weinessig anzuwenden, und ein Korsett, vier Unterrocksbänder nebst mehreren kleinen Knöpfen zu zerstören. Newman hatte einen stummen Zuschauer abgegeben, denn Mr. Lillivick hatte ihm gewinkt, sich nicht zu entfernen, und Mr. Kenwicks durch ein einladendes Kopfnicken seine Anwesenheit gebilligt. Nachdem Mrs. Kenwicks einigermaßen wieder zu sich selbst gekommen war und Newman als eine Person, welche einigen Einfluss bei ihr hatte, ihr Vorstellungen gemacht und sie gebeten, sich zu beruhigen, hub Mr. Lillivick mit stockender Stimme an: »Ich werde hier niemals niemanden sagen, meine, ich brauche das Wort nicht auszusprechen, ihr wisst, wen ich im Sinne habe, zu empfangen. Kenwicks und Susan, gestern vor 8 Tagen ist sie mit einem Halbsoldkapitän davongelaufen.« Mr. und Mrs. Kenwicks waren wie versteinert. »Mit einem Halbsoldkapitän davongelaufen«, wiederholte Mr. Lillivick, »unwürdig und falsch, mit einem Halbsoldkapitän davongelaufen, einem kupfernasigen Kapitän, vor welchem sich jeder Ehemann sicher gehalten haben würde. In diesem Zimmer war es, sagte er düster umherschauend, wo ich Henriette Petowker zuerst gesehen habe. In diesem Zimmer ist es, wo ich sie für immer verstoße. Diese Erklärung veränderte die ganze Gestalt der Dinge vollkommen. Mrs. Kenwigs warf sich dem alten Herrn in die Arme, machte sich die bittersten Vorwürfe, so rau gegen ihn gewesen zu sein, und rief aus: »Wenn sie gelitten hätte, was er erst gelitten haben müsste!« Mr. Kenwigs ergriff seine Hand und gelobte ihm ewige Freundschaft und Gewissensbisse. Mrs. Kenwigs schauderte zu denken, dass es eine Zeit gegeben, wo sie in ihrem Busen eine solche Schlange, Natter, Viper, Basilisk und verächtliches Krokodil wie Henrietta Petowker genährt. Mrs. Kenwigs folgerte, dass Henrietta wohl in der Tat grundschlecht sein müsse, da sie auch durch eine so lange Betrachtung der Tugend Mrs. Kenwigs nicht besser geworden sei. Mrs. Kenwigs erinnerte sich, dass Mr. Kenwigs oft gesagt habe, er sei von der Schicklichkeit des Benehmens der Miss Petowker nicht vollkommen überzeugt. Auch wunderte sie sich, wie sie sich von einer so nichtswürdigen hätte verblenden lassen können. Mr. Kenwigs erinnerte sich, seine Vermutungen gehabt zu haben, wunderte sich aber nicht, dass Mrs. Kenwigs keinen Verdacht geschöpft, da sie aus Keuschheit, Reinheit und Wahrheit und Henrietta aus Gemeinheit, Falschheit und Betrug zusammengesetzt sei. Und sowohl Mr. als Mrs. Kenwigs sagten mit großer Rührung und Tränen der Sympathie, dass sich alles zum Besten gefügt habe und dass sich der gute Steuererheber keinem nutzlosen Kummer überlassen, sondern Trost suchen möge bei seinen zärtlich gesinnten Anverwandten, deren Arme und Herzen ihm stets offen stehen würden. Aus Liebe und Achtung gegen euch, Susanna und Kenwigs, entgegnete Mr. Lillywick, und nicht aus Rache und Zorn gegen sie, denn sie ist dessen nicht wert, werde ich morgen euren Kindern auf die Zeit, dass sie mündig werden oder sich verheiraten, das Geld vermachen, das ich einst beschlossen hatte, ihnen zu vererben. Das Testament soll morgen im Tage aufgesetzt werden, und Mr. Knox soll einer der Zeugen sein. Er vernimmt mein Versprechen und soll die Ausführung desselben sehen. Überwältigt durch dieses edle und großmütige Anerbieten, begannen Mr. Kenwigs, Mrs. Kenwigs und Miss Morlina Kenwigs miteinander zu schluchzen. Das Geräusch ihres Schluchzens drang in das anstoßende Gemach, wo die Kinder zu Bette lagen, und brachte auch sie zum Weinen. Mr. Kenwigs stürzte ganz außer sich hinein, holte sie je zwei und zwei auf den Armen heraus, setzte sie in ihren Nachtmützen und Kleidern vor Mr. Lillywick nieder und gebot ihnen, demselben zu danken und Gottes Segen für ihn zu erflehen. »Und nun«, sagte Mr. Lillywick, als die herzbrechende Szene zu Ende und die Kinder wieder zu Bett gebracht waren, »und nun gebt mir etwas zu essen. Das Entlaufen hat 20 Meilen von London stattgefunden. Ich bin heute Morgen zurückgekehrt, bin den ganzen Tag umhergewandert, ohne mich entschließen zu können, zu euch zu kommen.« Ich tat ihr alles zu Gefallen. Sie hatte in jedem Stücke ihren Willen, tat ganz wie ihr Beliebte, und jetzt hat sie dieses getan. Es waren 12 Teelöffel und 24 Pfund in Sovereigns da. Ich vermisste sie zuerst. Es ist eine Prüfung. Ich fühle, dass ich nie wieder imstande sein werde, einen Doppelschlag zu tun, wenn ich meine Runde mache. Oh, bitte sprecht nicht mehr davon. Die Teelöffel waren mindestens, doch genug, genug. Der alte Herr vergoß zu diesen Herzensergießungen einige Tränen, indes gelang es ihn in den Lehnsessel zu komplimentieren und ihn ohne große Nötigung zu vermögen, eine tüchtige Abendmahlzeit zu sich zu nehmen. Und als er seine erste Pfeife ausgeraucht und ein halbes Dutzend Gläser aus einer Punschbowle, die Mr. Kenwigs zur Feier seiner Rückkehr an den Busen der Familie bringen lassen, geleert hatte, schien er, obwohl noch sehr demütig, doch mit seinem Schicksale vollkommen ausgesöhnt und über das Entlaufen seiner Frau eher erfreut als betrübt zu sein. »Wenn ich diesen Mann«, sagte Mr. Kenwigs, während er mit dem rechten Arme Mrs. Kenwigs Leib umschlang, in der linken die Pfeife hielt, die ihn beständig ins Husten brachte, denn er war kein Raucher, und die Blicke auf Morlina heftete, welche auf ihres Onkels Knien saß, »wenn ich diesen Mann wieder in der Sphäre, deren Zierde er ist, sich bewegen«, und seine zärtlichen Gefühle in rechtmäßigen Lagen sich entwickeln sehe, so fühle ich, dass sein innerer Seelencharakter so erhaben und unermesslich ist, wie sein Dastehen vor der Gesellschaft als öffentlicher Charakter fleckenlos und die Stimmen meiner unmündigen, nunmehr versorgten Kinder scheinen mir holdselig zuzuflüstern, »dies ist eine Szene, auf welche der allwissende Himmel selbst herniederschaut.« Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 4. November 2024. Ende von Nicholas Nickleby, Band 6 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts.